Muss mir geben, na, das ist kein Leben. Von Rap, ne, das ist, was sie reden. Fuck, was sie reden, ist nebensächlich. Du findest das Leben schrecklich, dagegen wett ich hier. Die meisten verschlängern Hip-Hop nicht, meisten hocken nur daheim im Gitterbett. Von geilen Rap hören, ja, den gibt's nicht. Wenn man sucht, ja, dann findet man spät. Wir sind wie gut und best, haben einen guten Schmerz. Und wir beiden sind wie diese Hunde sehen, dass wir sie zerreißen und auf sie scheißen. Als auf so beiden und kommst nicht die Scheibe. Du kumulieren, inhalieren, was nicht irritieren, in den Hirn integrieren. Wir schaffen es davon, da will ich um mehr zu sein. Dieser Rhythmus war das, unser erster Reiz. Und dieser Schmerz mit rein. Und wir lassen uns nicht gehen, wir sind wärst nicht allein. Und dann kochen wir's geschehen. Und wenn die Leute sagen, du bist nix wert, jo, rennt da was Verkehrtes, musst du ihm erklären. Und wenn die Leute sagen, du bist nix wert, jo, rennt da was Verkehrtes, musst du ihm erklären, yeah. Wir wollen es nicht verstehen, wir werden heute aus einer Weh. Humor aus dieser Welt, wir haben bald auch mehr kein Schmäh. Das lass dich heut und du willst gehen. Dann renn einfach davor, du sagst, es ist noch nicht zu spät. Doch es brennt, ist doch ja schon. Tja, Menschen ändern sich, Wege trennen sich. Alles wird anders, nur wir sind unveränderlich. Man wart und wart auf die große Veränderung. Man wart und wart und blabelt den Kalender um. Wir schaffen es einfach, natürlich um erst zu sein. Dieser Rhythmus war leise, das ist erster Reiz. Und dieser Schmerz bin rein. Und wenn uns das ergeben, ist ein Wert, ist allein. Und dann kochen wir's geschehen. Guck mal, wie auf der Lier, das ist nett, irritieren in der Hirn, integrieren wir den Flow in der Birne. Kriegt die Eime in Teile, sag so, sind die Leibe, mit der Besten der Besten und nie übertreibe. Muss mir ergeben, na, das ist kein Leben. Von Rap, ne, das ist, was sie reden. Fuck, was sie reden, ist nebensächlich. Du findest das Leben schrecklich, dagegen wett ich, yeah. Tja, Menschen ändern sich, Wege trennen sich. Alles wird anders, nur wir sind unveränderlich. Tja, Menschen ändern sich, Wege trennen sich. Alles wird anders, nur wir sind unveränderlich.